Bitte helfen Sie mir, der Podcasten. Ja, hallo und herzlich willkommen zur 7. Ausgabe des Podcasten, dem Podcast, in dem ihr Briefe zu hören bekommt, die ich vor vielen Jahren mal an große Unternehmen geschrieben habe. Heute an die Konrad Hornschuh AG. Das ist ein Unternehmen, das Klebefolien herstellt, mit dem man normalerweise Schränke bezieht. Also diese Holzdesign-Klebefolien. Ja, und auch da habe ich ein außergewöhnliches Anliegen gehabt und ohne große Umwege hören wir da gleich mal rein. Der Brief an die Hornschuh AG. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrter Herr Konrad Hornschuh. Erst einmal muss ich Ihnen sagen, wie toll Ihre Klebefolien sind. Es ist echt Wahnsinn, wie schnell man aus einer Glasscheibe eine scheinbare Holzplatte machen kann. Und ebenso schnell wird aus einem Holzbrett mittels Ihres Produktes eine Marmorplatte. Ich wollte mit dieser Illusion auch mal spielen und beklebte mein Fahrrad mit ihrer Folie in Kiefernholz. Jeder, der meinen Drahtesel jetzt sieht, glaubt, dass es aus Holz wäre, so richtig mit Astlöchern und so. Ist es aber nicht, es sieht nur so aus. Doch die Leute in meiner Umgebung sind felsenfest davon überzeugt, dass ich den Gartenzaun zur Herstellung meines Fahrrades benutzt habe, dass jetzt jeder meint, ich habe doch nicht mal alle Latten am Zaun. Sie sehen, ihre Klebefolie im Holzdesign wirkt. Nun zu meinem Problem, mit dem ich mich hilfesuchend an Sie wende. Vorige Woche ist unser Haus fertig geworden. Das, worum der Zaun steht, an dem angeblich die Latten fehlen sollen. Unser kleines Eigenheim muss nun nur noch verputzt werden. Nun bin ich ein Mensch, der viel nachdenkt. Ich bin genau wie Ihre Firma kreativ am laufenden Meter. Und da kam ich auf die Idee, dass es doch viel einfacher wäre, Klebefolie mit einem Rollputzimitat zu verwenden. Das macht nicht so viel Dreck beim Auftragen, wie es beim richtigen Putz wäre. Ist praktisch, wenn es regnet, dann läuft das Wasser von ganz allein herunter und außerdem kann man zum Putzen einfach mal mit einem feuchten Lappen rüberfahren. Deshalb meine Frage an Sie. Haben Sie Klebefolie mit Putzimitaten? Gibt es sie auch breiter als 2 Meter? Könnte ich sie im Baumarkt bestellen oder muss ich das direkt bei Ihnen machen? Wie teuer wäre denn so eine Rolle, die ungefähr 32 Meter breit und 15 Meter lang ist? Klebt die Folie auch auf Ziegelsteinen? Bitte beantworten Sie schnell. Unser Häuschen soll nicht länger nackt aussehen. Herzlich dankend im Voraus verbleibe ich mit freundlichen Grüßen. Ja, das war das Schreiben. Das war übrigens vom 29. August 1998. Und ja, wie das Unternehmen auf diesen Brief reagiert hat, das erfahrt ihr in einem kommenden Podcasten, den ihr euch unter www.sylphmedia.de/blog oder bei iTunes herunterladen könnt. Und ja, wir hören uns also bald wieder. Bis dahin, macht keine Dummheiten. Tschüss.